Funkkolleg Musikgeschichte. 15. Kollegstunde, galanter und gelehrter Stil, der kompositionsgeschichtliche Wandel im 18. Jahrhundert. Autor Professor Dr. Ludwig Fincher. Der französische Komponist Louis-Gabriel Guillemin veröffentlichte in den Jahren 1743 und 1756 in Paris zwei Sammlungen von Quartettsonaten. Sie erregen unsere Aufmerksamkeit weniger wegen ihrer kompositorischen Qualität, als vielmehr durch ihren Titel, der die kompositorische Idee beim Namen nennt, die hinter den Werken steht. Six sonates encantoires aux conversations galantes et amusantes entre une flûte traversière, un violon, une basse de viol et la basse continue. Galante und amüsante Unterhaltungen zwischen einer Querflöte, einer Violine, einer Gambe und einem Generalbass. Die Idee der galanten und amüsanten Unterhaltung, einer ohne Worte sprechenden Unterhaltung, zeigt sich in der Kompositionsstruktur deutlich. Kleine, meist nur zwei Takte lange Motive werden aneinandergereiht, wobei Flöte und Violine als die dominierenden Gesprächspartner einander abwechseln, zusammensprechen oder auch einander ins Wort fallen, dasselbe Motiv hin und her wenden, sich im gemeinsamen Vortrag auf ein Motiv einigen oder gegensätzliche Motive zur Diskussion stellen. Zugleich zeigen die beiden Instrumente ihren Charakter, so wie Gesprächspartner, die mit verschieden timbrierten Stimmen und unterschiedlichem Temperament sprechen. Die Idee der Konversation, an der sich diese Musik orientiert, ist die einer höchst stilisierten gesellschaftlichen Kunst, der galanten Konversation eines französischen Salons des frühen 18. Jahrhunderts. Sie gründete in der aufklärerischen Überzeugung, dass das gesittete und vernünftige Gespräch die Basis jeder gesitteten und vernünftigen Gesellschaft sei. Der Grund aller Gesellschaften ist die Konversation, wie Christian Thomasius 1710 schrieb. Sie stilisierte sich nach den Normen der französischen Hofgesellschaft als galant, das heißt witzig und treffsicher pointiertes, scheinbar müheloses und jede Gelehrsamkeit spielerisch verbergendes Gespräch unter Gleichgesinnten und Gleichgestimmten. Der Komponist unserer Beispiele, Louis-Gabriel Guillemin, gab sich besondere Mühe, die Ausführenden seiner Musik auf diesen ebenso diskreten wie pointierten Ton des Salons einzustimmen. Im Vorwort seiner ersten Sammlung von Sonates Encantoires 1743 schreibt er: Um die Quartette nach ihrem wahren Geschmack darzustellen, darf jede Stimme nur mit einem Instrument besetzt werden. Und diese Instrumente müssen verschieden sein, damit die Eigenart jedes Instruments besser gehört werden kann. Die Zeitmaße dürfen nicht zu schnell sein, vor allem im Allegro. Und die Aria-Sätze dürfen nicht zu langsam sein. Auch darf nicht zu stark akzentuiert werden, damit jedes Instrument die Feinheiten seiner Spielweise vorführen kann. Wenn man sich des Cembalos bedienen will, darf man nur das obere Manual benutzen und die Akkorde einfach anschlagen. Guillemin war nicht der einzige Pariser Komponist der Epoche, der seine Werke mit Titeln versah, die auf die Idee der galanten Konversation anspielen. Stets handelt es sich dabei um Kammermusik. Mit der Tradition einer musikalischen Rhetorik, die primär ohnehin mit der Vokalmusik verbunden war, hat diese Titelgebung nichts zu tun. Es geht nicht um die Darstellung bestimmter Inhalte mittels musikalisch-rhetorischer Figuren. Sie wäre in der Pariser Salonkultur als pedantisch belächelt worden, sondern um die Mimesis eines galant-höfischen Gesprächs als Gespräch, gleichsam um einen Akt gesellschaftlicher Form ohne konkreten Inhalt. Das unterscheidet diese Musik grundsätzlich von der zur selben Zeit in Deutschland, vor allem durch Philipp Emanuel Bach, sich entwickelnden neuen musikalischen Rhetorik, dem redenden Prinzip, von dem in einer der vorigen Kollegstunden die Rede war. Die Vorstellung, dass Instrumentalmusik, vor allem solistisch besetzte und kunstvoll ausgearbeitete Instrumentalmusik, eine Gesprächsstruktur ohne konkrete Gesprächsinhalte nachahmen könne, war keine Entdeckung Guillemins und seiner Zeitgenossen. Sie erhielt durch diese Komponisten nur einen kräftigen neuen Anstoß und verbreitete sich von Paris aus weiter, vor allem nach Deutschland, und in Verbindung mit der Idee eines galanten Stils in der Musik. Charles Avison beschreibt 1760 seine Sonaten Opus 7 als rather like a conversation among friends, where few are of one mind, and propose their mutual sentiments only to give variety and enliven their select company. Etwa wie ein Gespräch unter Freunden, wo man eines Sinnes ist und wo man seine Gedanken nur äußert, der Abwechslung willen und um die erlesene Gesellschaft anzuregen. Johann Abraham Schulz nennt 1774 in Sulzers vielgelesener und weit verbreiteter Theorie der schönen Künste die Triosonate gleichsam ein Gespräch in Tönen. Christian Friedrich Daniel Schubart bezeichnet in seinen Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst 1784 die Sonate zu drei Stimmen musikalische Konversation und beschreibt den Charakter von Kammermusik allgemein als vertrauliche Unterhaltung. Es ist nur konsequent, dass sich gegen Ende des Jahrhunderts dieser Gesprächstopos mit dem herausgehobenen Rang des Streichquartetts als Inbegriff anspruchsvoller Kammermusik und mit der Idee der klassischen thematischen Arbeit verbindet. Ihren Höhepunkt erreicht diese Entwicklung bei Friedrich Schlegel. In den Athenäumsfragmenten 1798 meint er: In der Instrumentalmusik wird das Thema so entwickelt, bestätigt, variiert und kontrastiert, wie der Gegenstand der Meditation in einer philosophischen Ideenreihe. Und 1829 Goethes berühmtes Wort über das Streichquartett: Man hört vier vernünftige Leute sich untereinander unterhalten, glaubt, ihren Diskursen etwas abzugewinnen und die Eigentümlichkeiten der Instrumente kennenzulernen. Das steht mit der Betonung des Diskurses vernünftiger Leute und mit dem direkt auf Guillemin zurückweisenden Interesse an den Eigentümlichkeiten der Instrumente fest in der fast 100 Jahre zuvor in Paris begründeten Tradition. Noch nicht 10 Jahre später hat sich diese Tradition ins Gefühlshafte verwandelt. In Gustav Schillings Ästhetik der Tonkunst 1838 heißt es: Das Quartett gleicht bisweilen einer beseelten Unterhaltung fühlender Menschen über die geheimsten Anliegen des Herzens. Die Entwicklung des Konversations- oder Gesprächstopos, die wir bis zu diesem quasi romantischen Umschlag skizziert haben, war eine ideengeschichtliche Entwicklung, die den kompositionsgeschichtlichen Prozess begleitete und reflektierte, aber nicht unbedingt und nicht überall beeinflusste. Nur für ihre letzte Phase lässt sich begründet vermuten, dass sie an der Kanonisierung der Wiener Klassik als Klassik und an der Kanonisierung des Streichquartetts als anspruchsvollster Gattung klassischer Instrumentalmusik unmittelbar mitwirkte. Die Kompositionsgeschichte hatte, schon als Guillemin seine Conversation galante et amusante schrieb, eine Wendung genommen, die zunächst weit vom galanten Konversationsideal wegführte. Guillemin war, wie seine Ausbildung in Italien nahelegt und wie seine Werke stilistisch zeigen, ein Anhänger der italienischen Instrumentalmusik. Neben den Quartetten veröffentlichte er 1740 und 1748 Triosonaten unter dem programmatischen Titel Symphonie dans le goût italien, die einige Merkmale des italienischen Goût noch deutlicher zeigen als die Quartette. Den reinen italienischen Stil der 20er und 30er Jahre zeigen auch sie nicht. Und gegenüber den frühen Symphonien Sammartinis und mancher Opernsymphonien Vivaldis wirken sie nicht nur deutlich französisch, sondern auch deutlich konservativ. Um zu verstehen, welche rein kompositionsgeschichtliche Entwicklungsdynamik der italienische Stil in Gang setzte, sodass Johann Samuel Petri 1780 rückblickend von einer Katastrophe der Musik sprechen konnte, um das zu verstehen, müssen wir uns direkt nach Italien wenden. Der neue Stil war ein Stil extremer Einfachheit. Schon kurz nach 1700 werden in Italien Opernsinfonien, also Ouvertüren, geschrieben, die praktisch nur noch aus aneinandergereihten Formeln einfachster Art bestehen und in denen weder thematische Einfälle und deren Fortspinnung noch ein durchgearbeiteter, mehrstimmiger, geschweige denn kontrapunktischer Tonsatz eine Rolle spielen, so in Antonio Vivaldis Sinfonia zur Oper L'Olimpiade, die 1733 aufgeführt wurde. Opernsinfonien dieser Art waren weniger ein Bestandteil der aufzuführenden Oper als vielmehr ein akustisches Mittel, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf das beginnende Spektakel zu lenken. Für diesen Zweck war das, was Vivaldi hier bietet, natürlich vollkommen ausreichend. Etwas durchaus anderes war aber die Übertragung dieses Stils auf einen Sinfonia-Typus, der sich von der Funktion der Einleitung zu einer Oper löste, das heißt, sich zur Konzertsinfonia verselbstständigte. Der Protagonist dieser Entwicklung scheint, soweit wir heute wissen, Giovanni Battista Sammartini in Mailand gewesen zu sein. Sammartini begann um 1730 Konzertsinfonien zu schreiben, die zunächst wohl nur in privaten Hauskonzerten, seit den 40er Jahren aber auch öffentlich aufgeführt wurden. Spätestens um die Jahrhundertmitte war er der führende Sinfonien- und Kammermusikkomponist Italiens, der Mailand zu einem Zentrum der neuen Instrumentalmusik gemacht hatte und dessen Werke in Frankreich und England gedruckt und in ganz Europa gespielt wurden. Stilistisch zeigen schon die frühen Sinfonien den neuen, von der Opernsinfonia abgeleiteten Stil sehr ausgeprägt. In einer der wahrscheinlich ältesten Sinfonien, einem C-Dur-Werk aus der Zeit um 1730, zeigt der erste Satz in seinem melodischen Vokabular noch deutliche Züge der Tradition, das heißt der barocken Opernsinfonia und des Concerto. Aber die Grammatik, mit der dieses Vokabular zur Sprache gebracht wird, ist neu. Eine Reihung von deutlich gegeneinander abgesetzten Gruppen von meist zwei oder vier Takten, mit immer wieder überraschenden Kontrasten und wörtlichen oder variierten Rückgriffen, das Ganze in einem bunten, fast kaleidoskopartigen Wechsel, der nur noch von fern an die gerade eben erst durch Vivaldi etablierte italienische Concertoform erinnert. Während in dieser sehr frühen Sinfonie die barocken Züge vor allem der Melodik noch als Relikte der Tradition verstanden werden können, geht eine etwas jüngere, aber wahrscheinlich noch vor 1742 entstandene D-Dur-Sinfonie einen entscheidenden Schritt weiter, indem sie Elemente der Tradition zitiert, und zwar im Dienst einer ausgesprochen affektgeladenen Kontrastbildung, sodass die Idee des Kontrastes zwischen erstem und zweitem Thema in der späteren Sonatenform vorweggenommen erscheint, wenngleich auf engstem Raum. Der Kontrast wird unterstützt durch eine effektvolle Tonartenstrategie. Das ernste, kontrapunktische Kontrastmotiv erscheint in D-Moll und das Kopfmotiv des Satzes kehrt nach dem modulierenden Mittelteil nicht in der Grundtonart D-Dur, sondern in strahlendem, durch das vorangehende H-Moll noch gesteigertem H-Dur wieder. Die Verschmelzung von altem und neuem Stil, die erst 40 Jahre später in der Wiener Klassik ganz verwirklicht werden sollte, erscheint hier in verblüffendem Maße vorweggenommen. Freilich hat Sammartini die Möglichkeiten, die in diesem Werk aufscheinen, kaum und jedenfalls nicht konsequent weiterverfolgt. In grundsätzlichem, für den klassischen Stil selbst konstitutiv werdendem Gegensatz zu Haydn. Sammartinis Symphonien wurden in alle Zentren der europäischen Musikkultur exportiert. Und im Repertoire des sich ausbreitenden öffentlichen Konzerts hatten sie einen festen Platz, wenngleich in einer Epoche des sehr schnellen Geschmackswandels nur für kurze Zeit. Als Kompositionsmuster wurden sie dagegen längst nicht überall verstanden. In Paris wurde die Mailänder Instrumentalmusik sehr schnell von den Sinfonien und von der Kammermusik der Mannheimer Hofmusiker verdrängt. Zugleich bildeten sich aus den Anregungen der Mannheimer und aus den Prämissen der Salonkultur zwei neue Gattungen heraus, die die französische Instrumentalmusik bis zur Revolution sehr weitgehend prägten. Die Symphonie concertante und die konzertierende Kammermusik, die sich im Quatuor dialogué und im Quatuor concertant konzentriert. In beiden Bereichen wirkt, wie schon die Bezeichnung Quatuor dialogué andeutet, die Idee der musikalischen Conversation weiter, wenn auch oft sehr viel kunstloser und mechanischer als in den Werken Guillemins. Am deutlichsten wird die Mechanisierung in der konzertanten Kammermusik, die damit auch am weitesten hinter die Entwicklung des kammermusikalischen Satzes im süddeutsch-österreichischen Raum zurückfällt. Entweder wird, vor allem in der Kammermusik mit einem Blasinstrument, dieses eine Instrument zum alleinigen Träger der melodischen Substanz, während die übrigen Instrumente einen sehr einfachen Begleitsatz spielen, oder die melodischen Einfälle werden von jedem der beteiligten Instrumente je einmal solistisch vorgetragen, während die übrigen begleiten. Oft bleibt dabei sogar die Reihenfolge der Instrumente bei ihren solistischen Auftritten gleich. Aus dem überraschungs- und pointenreichen Gespräch wird eine Folge von Monologen. Diese grundsätzliche Verarmung und Mechanisierung der Idee einer musikalischen Konversation wird auch nicht dadurch wettgemacht, dass sich der neue Grundtypus der konzertanten Kammermusik vor allem im Streichquartett bis zur Revolution in Teilgattungen ausdifferenziert, zumal dieser Differenzierungsprozess zumindest auch, wenn nicht primär, die Reaktion der Verleger und Komponisten auf die Bedürfnisse eines wachsenden großstädtischen Marktes war. Bezeichnend dafür ist die Tatsache, dass sich die Differenzierung vor allem in den spieltechnischen Ansprüchen und ihrer Verteilung auf die vier Spieler zeigt, nicht aber in der Satzstruktur, die weitgehend mit dem Satzmodell Solostimme plus einfachste Begleitung und mit dem Formmodell der achttaktigen Periode auskommt. Auf der obersten Stufe der so beschaffenen Differenzierung stehen etwa die konzertanten Quartette Giovanni Giuseppe Cambinis, die an alle vier Spieler hohe, teilweise virtuose Ansprüche stellen und die in ihren Tonfällen sehr deutlich Konzertmusik sind. Nicht als Gespräch der vier Musiker untereinander, sondern als Demonstration von Virtuosität und Affekt vor einem Publikum konzipiert. Wie fremd diese Art von öffentlicher Kammermusik dem an Haydn gebildeten Geschmack des deutschen Publikums war, zeigt ein Cambini-Verriss in der musikalischen Korrespondenz der Deutschen Philharmonischen Gesellschaft zu Speyer 1791. Ein missratener Tonsetzer, wie viele seiner Landsleute. Er mutet den Instrumenten, für die er schreibt, nicht selten Dinge zu, die sich mit der Natur des Instruments beinahe gar nicht vertragen. Die Schwierigkeiten, die auf sein Verlangen der Musiker beim Spielen überwinden muss, stehen gemeiniglich mit dem Effekte, der dadurch hervorgebracht wird, in gar keinem Verhältnis. Lauter Beweise, wie schlecht sich der Mann auf Instrumente versteht und dass auch er die welsche Suffisance besitzt, nicht lernen zu wollen, was er nicht weiß. Am unteren Ende der Skala steht das Quatuor der Varié, in dem populäre Lieder oder Opernmelodien variiert werden, und zwar wiederum konzertant, also mit je einem solistischen Auftritt je Variation. Dabei reichen die spieltechnischen Ansprüche vom allereinfachsten hausmusikalischen Niveau bis an die Grenze zur Virtuosität. Da die Gattung sich an die jeweiligen Schlager der Saison anschloss, indem sie sie als Spielvorlagen benutzte, war sie langlebig. Dass sie noch in den Revolutionsjahren funktionierte, zeigt auf eher erheiternde Weise ein um 1794 veröffentlichtes Werk, das Giovanni Battista Viotti zugeschrieben ist, wahrscheinlich aber nicht von ihm stammt. Während also Symphonie concertante und konzertante Kammermusik in Paris dem neuen Stil Sammartinis wenig oder nichts verdanken, vielmehr sich aus französischer Tradition, Mannheimer Einflüssen und den Bedürfnissen eines großstädtischen Musiklebens entwickelten, fielen die Neuerungen des Mailänder Stils im süddeutsch-österreichischen Raum auf fruchtbaren Boden. Und zwar etwa gleichzeitig in Mannheim und in und um Wien. In beiden Zentren verbanden sie sich aber mit der Tendenz, Elemente der Volksmusik in den neuen Stil aufzunehmen, die Melodik und die regelmäßige Periodenbildung von Lied und Tanz zu Grundlagen dieses Stils zu machen. Eine Tendenz, die Sammartini und seinen Generationsgenossen in Mailand ganz fern gelegen hatte. Damit bekam der neue Stil selbst eine neue Qualität. Aus der artifiziellen und zum Teil ja noch mit barocken Versatzstücken arbeitenden Einfachheit wurde eine volkstümliche Einfachheit. Sie verband sich mit der Tendenz, einfache, melodiebetonte und affektstarke Musik für bescheidene Ansprüche, gleichsam für den bürgerlichen Hausgebrauch, zu schreiben, und sie griff von der neuen Gattung Sinfonie auf den Bereich der anspruchsvollen Kammermusik und damit auf die ganze Instrumentalmusik über. Vor allem war das eine Leistung der Mannheimer und der österreichischen Komponisten. während man in Nord- und Mitteldeutschland an der Trennung von einfacher, melodiebetonter und insofern fortschrittlicher Gebrauchsmusik einerseits und anspruchsvoller, traditionsbezogener Kammermusik andererseits lange und zäh festhielt. An diesem Gegensatz von gattungs- und funktionsgebundenen Stilen im Norden und dem neuen, alle Gattungen und Funktionen übergreifenden Stil im Süden entzündete sich die Polemik der norddeutschen Musikschriftsteller, unter der vor allem Haydn zu leiden hatte, je mehr er sich aus der Menge der österreichischen und Mannheimer Komponisten heraushob. Die Kritik zielte auf Haydns frühe, sehr schnell populär gewordene Streichquartette, deshalb, weil man in der norddeutschen Theorie ganz andere Vorstellungen davon hatte, was ein Quatuor sein sollte, nämlich ein kontrapunktisch vierstimmiges Stück auf der Basis des Generalbasses. Die Kritik zielte ebenso auf die süddeutsch-österreichische und Mannheimer Symphonie, weil eine Symphonie die Stilebenen, hohen und niedrigen, ernsthaften und komischen Stil, nie vermischen solle und weil das Menuett in ihr wie in der Kammermusik nichts zu suchen habe. Johann Joachim Quanz schrieb in seinem vielgelesenen Versuch einer Anweisung, die Flöte Traversière zu spielen, 1752, das Quatuor oder eine Sonate mit drei konzertierenden Instrumenten und einer Grundstimme ist eigentlich der Probierstein eines echten Kontrapunktisten. Quanz nannte als Muster 6 nicht genauer identifizierbare Quatuor von Telemann, die wir uns wohl etwa so wie Telemanns wahrscheinlich 1730 in Hamburg veröffentlichte Quadri und die 1738 in Paris gedruckten Nouveau Quatuor en Six Suite vorzustellen haben, demonstrativ kontrapunktisch konservative und kunstvolle Werke, die mit den Ansätzen des neuen Stils in Guillemins Sonate en Quatuor von 1743 nichts zu tun haben. Während derselbe Telemann in seinen kleinen Klavier- und Kammermusikstücken für das bürgerliche Hausmusikpublikum schon in den 20er Jahren in der Ausbildung des melodiebetonten und an Lied- und Tanzperiodik geformten neuen Stils weiter war, als Guillemin je kommen sollte. Vor einem solchen Hintergrund mussten die Werke aus dem süddeutsch-österreichischen Raum in Norddeutschland sehr schnell theoretischen Argwohn erregen. Johann Adam Hiller in Leipzig, der als erfolgreicher Singspielkomponist den Ton der volkstümlichen Simplizität durchaus beherrschte, brachte 1768 als erster die Kritik auf den Punkt. Indem er die Vermischung der Stilarten und die Auflösung des vierstimmigen Satzes durch das Oktavieren der Melodiestimme tadelte. Sollte nicht das seltsame Gemisch der Schreibart, des Ernsthaften und Komischen, des Erhabenen und Niedrigen, das sich so oft in einem und demselben Satze beisammen findet, bisweilen eine üble Wirkung tun? Des widerwärtigen Oktavierens der zweiten Violin oder einer anderen tieferen Stimme mit der ersten Violin zu geschweigen? Gemeint waren damit auch Sätze wie das zweite Menuett aus Haydns Streichquartett D-Dur, Opus 1, Nummer 3, dessen Hauptteil die harmlose Tanzmelodik des Anfangs für einen Moment chromatisch verfremdet und damit komische und ernsthafte Schreibart vermischt und dessen Trio mit dem ehrwürdigen Modell des Cantus Firmus-Satzes und der Tonart D-Moll ganz ins Ernsthafte umzuschlagen scheint. Hinzu kommt, dass im Hauptteil die Melodie und die Begleitstimme je oktaviert werden, sodass der Satz dieses Divertimento a quattro nur zweistimmig ist, während im Trio der Cantus Firmus der ersten Violine von der Bratsche oktaviert ist, sodass ein dreistimmiger Satz entsteht. Alle Gräuel des unreinen Satzes, vor denen die Norddeutschen zurückschraken, sind hier mit größter Unbefangenheit vereint und noch dazu in einem Menuett. Thank you. Haydns Stil, aber auch die Berliner und Leipziger Kritik an ihm machten Aufsehen. Und Haydn, der ja nur als prominentester Vertreter des neuen, im Süden und Südwesten sich ausbreitenden Stils gemeint war, reagierte noch Jahre danach gereizt. 1776 heißt es in seiner autobiografischen Skizze: In dem Kammerstil habe außer den Berlinern fast allen Nationen zu gefallen das Glück gehabt. Natürlich konnte die Kritik die Entwicklung nicht aufhalten. Das Gemisch der Schreibart, das Hiller so tadelte, war eine der Möglichkeiten, den neuen Stil weiterzubilden und vor allem mit kompositorischer Substanz anzureichern. Das, was gemeinhin als galanter Stil bezeichnet wird, hatte eine solche Anreicherung schon um die Jahrhundertmitte dringend nötig. Die Lösung von den Regeln des strengen Satzes, die Übernahme der Mosaiktechnik der Mailänder Instrumentalmusik und ihre Verbindung mit den einfachen Melodie- und Formmodellen von Lied und Tanz reduzierten die neue Instrumentalmusik auf ein kompositorisch allzu bescheidenes Niveau. Auf diesem Stilniveau waren große und differenzierte instrumentale Formen nicht zu schaffen. Aber der höfische Bedarf, die sich differenzierende bürgerliche Kammermusikkultur und das öffentliche Konzert verlangten eben solche großen Formen. Mit den Mitteln des strengen Satzes waren sie ohne weiteres zu realisieren gewesen. In der Mannheimer Musik trug die orchestrale Virtuosität über die kunstlose Reihung von Abschnitten und über eine weitgehend stereotype melodische Sprache hinweg. In der ersten Generation war es die Virtuosität der Ausführung, zu der das von den Zeitgenossen als Sensation bestaunte Mannheimer Crescendo gehörte. Später war es die Virtuosität der Instrumentation, aus der sich die Orchesterbehandlung des Abbe Vogler und seiner Schüler Karl Maria von Weber und Giacomo Meyerbeer entwickeln sollte. Eine wahrscheinlich erst nach 1778, also nach der Übersiedlung der Mannheimer Hofkapelle nach München, komponierte Symphonie des Kapellmeisters Christian Cannabich zeigt, dass sich auch der vollentwickelte, orchestertechnisch virtuose, klangsinnlich bezaubernde Mannheimer Stil grundsätzlich noch kaum von der Mailänder Mosaiktechnik gelöst hat. Die Reihung in sich stabiler und harmonisch meist sehr einfacher Abschnitte wirkt trotz oder gerade wegen der Fülle kontrastierender Motive und orchestraler Glanzlichter schnell ermüdend. Leopold Mozart nannte das verächtlich den vermanierierten Mannheimer Gu. Thank you. Haydn versuchte auf anderen und, wie sich bald zeigte, besseren Wegen, die gefährliche Simplizität des neuen Stils zu überwinden. Durch die Entwicklung der thematischen Arbeit als zentrales Mittel der Bildung großer und differenzierter Formen, durch die Aufhebung des Gegensatzes von galantem und strengem Stil in einer spezifischen Instrumentalsprache und durch die Ausbildung dieser Sprache zu einem höchst differenzierten Werkzeug der Darstellung von Affekten. Dass er den neuen Stil nicht nur über einen sehr langen Zeitraum, sondern mit außerordentlicher Konsequenz tatsächlich in systematischer Arbeit entwickelte, hebt ihn über alle seine Zeitgenossen hinaus. Der systematische Zug im kompositorischen Denken Haydns zeigt sich am deutlichsten und erscheint am folgereichsten in derjenigen instrumentalen Gattung, die er recht eigentlich erfunden hat, im Streichquartett. Schon in den ersten Divertimenti a quattro, die vermutlich aus der Zeit zwischen 1757 und 1762 stammen, ist in kleinstem Rahmen angelegt, was später, nicht ohne Umwege, aber letztlich mit außerordentlicher Konsequenz, entfaltet werden sollte. In den 6 Quartetten des Opus 33, die 1782 im Druck erschienen, ist der Typus voll entwickelt. Für die Mitwelt und die Nachwelt bildeten erstens Opus 33, zweitens die mehr als 30 Werke, die ihm bis 1799 folgen sollten, und drittens die nach 1782 komponierten Quartette Mozarts eine Art klassischen Kanon der Quartettkomposition. Durch diese Werke wurde das Streichquartett zum anspruchsvollsten Bereich der Instrumentalmusik. Die Entwicklung eines neuen Instrumentalstils, der anspruchsvoller als der galante Stil war, vollzog sich aber nicht nur bei Haydn und nicht nur im Streichquartett. Haydn war nur derjenige Komponist, der die allgemeineren kompositionsgeschichtlichen Tendenzen am konsequentesten verfolgte. Das Gemisch der Schreibart, das Hiller 1768 tadelte, diente in genau dieser Zeit in der süddeutsch-österreichischen Instrumentalmusik einer geradezu explosiven Ausbreitung starker, ernster, ja düsterer Affekte, die in der Musikgeschichtsschreibung traditionell als musikalischer Sturm und Drang bezeichnet wird. Aber mit dem literarischen Sturm und Drang hat diese Entwicklung nichts zu tun. Ganz offenbar verdankt sie sich einem lange aufgestauten und nun plötzlich sich entladenden Überdruss an den sanften und zarten Affekten, dem rührenden Ton des weithin herrschenden galanten Stils. Die kompositorischen Mittel, mit denen dieser Ausbruch ins Werk gesetzt wurde, führten zu einem Gemisch der Schreibart, das Hillers schlimmste Befürchtungen übertraf. Der Vermischung von Tonfällen der ernsten Oper, barocken Pathosformeln, strengem Kontrapunkt und sogar Choralmelodien der katholischen Kirche, das alles vorzugsweise in Molltonarten und auf der Basis des melodiebetonten und tanz- und liedhaft periodisierten modernen Tonsatzes. Wieder war Haydn der führende Komponist, der die Entwicklung nun nicht so sehr systematisierte, als vielmehr ins Extrem trieb. Als Beispiel mag ein Ausschnitt aus dem Finale von Haydns E-Moll-Symphonie, der sogenannten Trauersymphonie, wahrscheinlich 1771, genügen. Thank you. Die Verwendung des Kontrapunkts zur Darstellung und zur Zuspitzung ernster Affekte bezeichnet einen wesentlichen, aber noch nicht den entscheidenden Schritt auf dem Wege zur Synthese von galantem und gelehrtem Stil. Der Kontrapunkt, um den es hier ging, war im Wesentlichen derjenige der süddeutsch-österreichischen kirchenmusikalischen Tradition, das heißt ein vergleichsweise einfacher und durch einen relativ kleinen Vorrat von Formeln geprägter Kontrapunkt. Dass er zur Affektdarstellung aus seinen kirchenmusikalischen Funktionen herausgelöst und in einen gänzlich anderen stilistischen Zusammenhang integriert wurde, war bemerkenswert genug. Aber sein kompositionstechnisches Entwicklungspotenzial war gering, eben weil er so einfach und formelhaft war. Es ist kein Zufall, dass Haydn in der Symphonie vom Stil der extremen Mollwerke um 1770 bald gänzlich Abschied nahm und dass er im Streichquartett nach den ähnlich und auf ganz ähnliche Weise extremen Werken des Opus 20 fast 10 Jahre verstreichen ließ, bis er sich 1782 mit dem Opus 33 wieder zu Wort meldete. Nun, wie er mit Recht sagen konnte, auf eine ganz neue, besondere Art. Im Opus 20 hatte Haydn in 3 der 6 Quartette den letzten Satz als Fuge komponiert. Dabei aber die traditionellen kontrapunktischen Techniken der Fugenkomposition spielerisch aufgelockert und die traditionellen ernsten Tonfälle der Fuge in ein kapriziös witziges Spiel mit der Tradition überformt. Damit war einerseits dem Finale ein stärkeres Gewicht gegeben und andererseits die Funktion des Finales als alle Spannungen lösender Abschluss verstärkt worden. Im Opus 33 ist der traditionelle Kontrapunkt gänzlich verschwunden, aufgelöst in einen außerordentlich beweglichen und vielschichtigen vierstimmigen Satz, der vom Prinzip der thematischen Arbeit beherrscht wird, das Haydn seit den ersten Divertimenti a quattro verfolgt und entwickelt hatte. In der nun voll ausgebildeten thematischen Arbeit, die die Erfahrungen mit dem traditionellen wie mit dem spielerisch verwandelten Kontrapunkt ebenso in sich aufgenommen hat wie die Idee des kammermusikalischen Gesprächs, und die Anregungen von Volksmusik und volkstümlicher Musik der Divertimento-Sphäre, artikuliert sich ein Reichtum der kompositorischen Sprache, wie es ihn bis dahin nicht gegeben hatte. Der Anfang des C-Dur-Quartetts, Opus 33, Nummer 3, kann andeuten, was gemeint ist. Im Gespräch der 4 vernünftigen Leute, das von den einfachsten melodischen und harmonischen Reizen bis zum kontrapunktischen Spiel der Motive reicht, das volkstümliche wie gelehrte Gegenstände anspricht und das den Verstand wie das Gemüt beschäftigt, sind galanter und gelehrter Stil aufgehoben. Mozart nennt diese Überwindung des Stildualismus mit Bezug auf seine 3 ersten Wiener Klavierkonzerte das Mittelding. Die Konzerten sind eben das Mittelding zwischen zu schwer und zu leicht, angenehm in die Ohren, Natürlich, ohne in das Leere zu fallen, hier und da, können auch Kenner allein Satisfaktion erhalten. Doch so, dass die Nichtkenner damit zufrieden sein müssen, ohne zu wissen, warum. Und später im selben Brief heißt es? Das Mittelding, das Wahre in allen Sachen, kennt und schätzt man itzt nimmer. Um Beifall zu erhalten, muss man Sachen schreiben, die so verständlich sind, dass es ein Fiacre nachsingen könnte, oder so unverständlich, dass es ihnen eben, weil es kein vernünftiger Mensch verstehen kann, gerade eben deswegen gefällt. Mozart schrieb das am 28. Dezember 1782 in Wien. 3 Tage später vollendete er die Niederschrift des ersten der 6 Streichquartette, in denen er sich mit Haydns Opus 33 auseinandersetzte und die er 1785 dem väterlichen Freund Haydn widmete. Im Finale dieses Quartetts werden die Elemente des neuen Stils in einer Weise ausgespielt, die es schwer macht, nicht an eine programmatische Absicht zu glauben. Als äußerster Kontrast zwischen gelehrter und ernster Fugenthematik, experimenteller Chromatik und fast gassenhauerhafter Liedmelodik, in einem Satz, der formal eine Verbindung von Doppelfuge und Sonatensatz, satztechnisch die Synthese und zugleich geradezu dramatische Kontrastierung von kontrapunktischer und thematischer Arbeit, Gelehrtem und Galantem ist. Thank you. Sie hörten die 15. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, Galanter und gelehrter Stil, der kompositionsgeschichtliche Wandel im 18. Jahrhundert von Professor Dr. Ludwig Fincher. Das Thema der 16. Kollegstunde, absolute Musik von Professor Dr. Karl Dahlhaus.